Zum Internationalen Tag der Biodiversität fand am 18. Mai im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang ein Landessymposium statt. Daran nahmen teil die Mitarbeiter der Ministerien, zentralen Institutionen, wissenschaftlichen Forschungsanstalten und betreffenden Bereiche, wie des Ministeriums für Landespflege und Umweltschutz und des Zentralvorstandes des Verbandes für Naturschutz Koreas, die Experten für Umweltschutz, die Mitarbeiter des Weltschutzverbandes und der Deutschen Hans-Seidel-Stiftung, die Mitglieder der Vertretung des UN-Entwicklungsprogramms in der DVJK, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Arabischen Republik Syrien und ein Mitarbeiter der Botschaft der BRD in der DVJK. Auf dem Symposium gab es Reden über die theoretisch-praktischen Fragen, die beim aktiven Schutz der biologischen Vielfalt, eines unmittelbaren Teils der Existenz der Menschheit und bei deren Vermehrung sehr notwendig sind. Die Teilnehmer des Symposiums sahen sich die Fotos über die Funktion und Nutzung der Sumpfgegend und auch einen Videobeitrag über die Biodiversität an.